Und hier beginnt Niemandsland. Herzlich willkommen. Es ist Samstag, der 29. Oktober 2010. Die Zeit kommt, die Zeit geht. Jo, hier ist wieder Niemandsland bei Kontrabanda FM auf 91.4. Wir senden jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real, auch live im Internet unter www.kontrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten euch aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Kontrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Seid also herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Niemandsland. Bienvenidas und Bienvenidos. Es ist Samstag, der 29. Oktober 2010. Falls ihr uns anrufen möchtet, unsere Telefonnummer lautet 93 317 7366. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt euch wie immer euer Detlef Jeskerts. Jo. Ich habe dich verletzt, das kann doch gar nicht sein. Meinst du, ich war schuld und nur ich allein? Wir gingen zusammen durch dick und dünn, drehten manches krumme Ding, machten nur Unsinn. Doch irgendwann kam der Punkt, da war Schluss. Es war eine blöde Sache von wegen aus einem Guss. Wir lebten nun im Streit, wurden uns mehr und mehr fremd. Und jetzt bist du's auf einmal, der mich wiedererkennt. Denn so? Wo hast du denn gesteckt in all der ganzen Zeit? Vielleicht kannst du dich erinnern, Mann, wir hatten einen Streit. Worum ging's da nochmal? Weiß ich auch nicht mehr genau, ist schon viel zu lange her. Doch ich sage dir, ich schau nicht in die Vergangenheit, ich sehe nur nach vorn. Ja, ja, und dadurch haben wir eine Menge Zeit verloren. War es denn nötig, dass wir gleich so weit gehen, uns nicht mehr verstehen, den Rücken zu drehen? Doch jetzt ist die Zeit, öffne dich, mach dich bereit für einen Neuanfang. Hey Mann, es tut mir leid. Egal, wer von uns damals angefangen hat, ich mach den ersten Schritt, denn ich hab's langsam satt. Zeit kommt, Zeit geht. Ob wir rote, gelbe Kragenhelme oder Hüte tragen, Stiefel tragen oder Schuh. Oder ob wir Röcke nähen und zu Schuhen Drähte drehen, das tut, das tut nichts dazu. Ob wir können präsidieren oder müssen Akten schmieren, ohne Rast und ohne Ruhe. Ob wir just Kollegia lesen oder aber Bindenbesen, das tut nichts dazu. Ob wir stolz zu Rosse reiten oder ob zu Fuß, wir schreiten immer unserem Ziele zu. Ob uns Kreuze vorne schmücken oder Kreuze hinten drücken, das tut nichts dazu. Aber ob wir Neues bauen oder Altes nur verdauen, wie das Gras verdaut die Kuh. Ob wir in der Welt was schaffen oder nur die Welt begaffen, das tut was dazu. Ob wir rüstig und geschäftig, wo es gilt zu wirken kräftig, immer tapfer greifen zu. Oder ob wir schläfrig denken, Gott wird's schon im Schlafe schenken, das tut was dazu. Drum, ihr Bürger, drum, ihr Brüder, alle eines Bundesglieder, was auch jeder von uns tut. Alle, die dies Lied gesungen, so die Alten wie die Jungen, tun wir was dazu. Alle, die dies Lied gesungen, so die Alten wie die Jungen, tun wir was dazu. Guten Morgen, Werner. Guten Morgen. Wie geht's denn? Es geht wieder. Nachdem ich letzte Woche außer Gefecht war, bin ich einigermaßen wieder hergestellt. Also ich werde mich bemühen, bis zum Ende der Sendung zu kommen. Gut, du wirst dich wacker schlagen hier im Niemandsland. Wir haben auch versucht, hier eine vitaminreiche Atmosphäre aufzubauen mit toller Musik. Heute auf dem Programm haben wir unter anderem natürlich die üblichen Katastrophen und vermischten Meldungen. Etwa so gegen 11 Uhr wird das dann loskrachen mit den neuesten Knüllern aus unserer, ach, perfekten, der perfektesten Welten. Und was hast du eigentlich mitgebracht an Themen? Oder was liegt dir auf dem Herzen? Och, das sind so viele Sachen, das kann ich jetzt gar nicht alles auspacken. Also in erster Linie habe ich mal mich selber mitgebracht und dann halt noch... Als Programm. Ja. Und dann eben noch so was zum Thema Wiederaufleben des Rechtsradikalismus zum Beispiel, nicht nur in Deutschland, sondern überall, Rassismus gegen Immigranten und so. Dann bekommen wir bald Besuch hier nächste Woche. Von wem? Wer war das nochmal? Ein ganz wichtiger Mensch. Ratzinger kommt. Und natürlich hat uns schon die Vorfreude gepackt, also so werden wir es uns schwerlich verkneifen können, noch was zu sagen zu dem Thema. Ja, nach dem Motto, wie die Bild-Zeitung sagte, wir sind Papst. Ja. Wir Deutschen natürlich sind damit gemeint, wir sind Papst. Wir freuen uns natürlich, dass dieser großartige Mann, diese Lichtgestalt, dieser Mittler zwischen Himmel und Hiniden in diese Stadt einschweben wird. Wir zahlen das dann natürlich auch ordentlich. Es sind schon einige Millionen, die da zusammenkommen. Das Papa Mobile ist schon hier, ne? Ja. Ich habe übrigens eine sehr harte Karikatur gesehen. Man sieht das Papa Mobile, dann sieht man Kinder, die rennen schreiend davon und es heißt, holt die Kinder von der Straße. Er ist da. es ist eine Protestaktion einer ich glaube, es ist sogar selber eine katholische Organisation, die protestiert gegen die Päderastenfälle in der katholischen Kirche und die mangelnde Aufarbeitung und das Vertuschen, sagen wir ganz offen, das Vertuschen dieser Herrschaften von diesen schweren Verbrechen. Die wurden jahrzehntelang unter den Teppich gekehrt, verharmlost, kleingeredet. Es wurde so getan, als wären das harmlose Kavaliersdelikte. Die Kriminellen wurden niemals bestraft. Die katholische Kirche braucht halt eben immer ein bisschen länger. Ne? Das hat man damals schon gesehen, wo sie es lange Zeit nicht einsehen wollten, dass halt die Erde um die Sonne kreist. Ja, und jetzt wollen sie nicht einsehen, dass man die Hände von kleinen Kindern lassen muss. Das ist wirklich eine ganz heftige Sache. Gut, man muss zur Ehrenrettung von Ratzinger sagen, er hat da doch sehr aufklärende und sehr deutliche Worte gesprochen. Aber sehr spät. Sehr spät, zu spät und vielleicht auch zu gezwungen. Das heißt, erst als er nicht mehr anders konnte und stand mit dem Rücken zur Wand, hat er sich dann hinreißen lassen. Wahrscheinlich hat er eben zu sehr die Bibel studiert und hatte immer noch diesen Spruch im Kopf, lasse die Kindlein zu mir kommen. Ein anderes Thema, das die Welt bewegt und was auch jetzt schon wieder, fast schon wieder unterm Teppich ist, ist das Thema der Kriegsverbrechen der US-Armee in den besetzten Ländern und Gebieten, besonders in Afghanistan und im Irak, hervorgeholt durch die Internetplattform WikiLeaks und wo der E-Mail-Verkehr, die Protokolle, die Angriffsprotokolle von Soldaten und Kommandos gegen Zivilbevölkerung und sogenannte Terroristen minutiös aufgelistet sind. Spiegel hat darüber berichtet, The Guardian, das Ganze ging an die Presse. Wir haben letzte Woche auch einen großen Auszug aus den Analysen und Berichten des Spiegel hier vorgetragen. Das ist natürlich auch ein Thema, das die Welt eigentlich in einen Aufschrei verwandeln müsste. Konsequenzen hat es meines Wissens nicht gegeben. Es ist niemand verhaftet, entlassen worden, unehrenhaft aus der Armee ausgestoßen. Die Verantwortlichen der Folterbefehle sind alle noch in Amt und Würden oder in Ehren ergraut, sitzen auf ihrem Altersruhesitz, auf ihren Luxus-Ranchs, wie Bush, Papa Bush, dann Cheney, Dick Cheney, der Chef von Halliburton, in andere Skandale verstrickt, ein schwerer Gauner vor seinem Herrn, dann andere Leute wie John Powell, damals Reagenzglas Powell, der vor der UNO mit diesen gefakten Reagenzgläsern rumschwenkte und der Welt praktisch bewies, dass das die Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein waren. Eine gefakte, lächerliche Vaudeville-Show, wo die Welt natürlich drauf reingefallen ist. Niemand ist verantwortlich, niemand wurde bestraft. Es geht so weiter. Wir wissen auch noch nicht mal, ob die Folterbefehle zurückgezogen wurden. Werner, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist. Sind die Folterbefehle aufgehoben? Das Folterhandbuch der englischen Armee? Braucht man ja nicht aufzuheben, die hat es ja nie gegeben. Das waren ja immer nur ungewollte Zwischenfälle, wenn es bekannt wurde. Ja halt, es gibt ein Handbuch. Es gibt ein Handbuch. Ja, zum Beispiel ein Handbuch ist rausgekommen, das ist dem Guardian zugespielt worden, der englischen, der britischen Armee, wo wirklich minutiös aufgelistet ist, dass zum Beispiel, stell dir vor, man würde Tony Blair packen und ihn zwingen, den halben Tag nackt auf einem Flur zu stehen und sich selber die Arschbacken aufzuhalten. Das steht in englischen Handbüchern, in britischen Folterhandbüchern wörtlich drin. Und das sollte man vielleicht praktizieren mit den politisch Verantwortlichen. Wahrscheinlich auf dem Trafalgar Square sollten sie in ein paar Wochen stehen und sich selber die Arschbacken auseinanderziehen. Und danach sollten sie berichten, wie sie sich fühlen. Die Folter gehört einfach zum Militär zusammen wie der Teufel und der Schwefel. Ne? Das kann man einfach nicht trennen. Ich meine, das ist uralt. Also schon die CIA hat ja schon vor 30, 40 Jahren in Panama, in dieser Escuela de los Americas, exacto, die Folterknechte für ganz Lateinamerika ausgebildet. Ne? Ja, die CIA hat ja auch Gestapo-Leute und Schergen aus dem KZ unter Vertrag genommen und hat sich dann erstmal sehr schön die Folter- und Misshandlungstechniken und diese sogenannten pseudowissenschaftlichen Berichte auch des Josef Mengele, eines Dr. Josef Mengele, zu eigen gemacht und praktisch auch an dessen unmenschlichen Projekten weitergeforscht. Es ging immer um verschiedene Sachen, um die Wahrheitsdroge, die Wahrheit aus den Menschen herauszuprügeln, herauszufoltern. Das ist ein Gebiet der Militärmedizin auch und der Militärfoltermedizin, das meines Erachtens weiter gepflegt wird.

diesen Krieg zu verhindern. Es ist an der Zeit. Hannes Wader mit dem schon berühmten Kriegslied über den toten Soldaten, der alles gegeben hat für eine zweifelhafte Macht. Der Soldat, der im Ersten Weltkrieg 1916 gefallen ist und jetzt in der Champagne in einem Massengrab liegt, vergessen. Der Wind weht über die Gräber. Der Irakkrieg, der so toll begonnen hat, den uns die Manager, die Kriegsmanager so schön verkauft haben. 7 Jahre hat dieser Krieg Amerikas im Irak gedauert, länger als der gegen Adolf Hitler zum Beispiel. 4.500 Soldaten sind gefallen, weit über 100.000 irakische Zivilisten sind ermordet worden, ums Leben gekommen. Und nun legen der Spiegel, die New York Times, der Londoner Guardian und andere Medien einen von der Internetplattform WikiLeaks bereitgestellten Datensatz von fast 400.000 Dokumenten vor, in welchen die Soldaten der US-Armee diesen Krieg protokolliert haben. An der ersten Auswertung dieser Dokumente zufolge liegt die Zahl der Toten noch höher als bis jetzt bekannt. Das Ergebnis dieses Krieges? Ja, der Irak ist vom Tyrannen befreit. Haha. Heute können die Iraker ihren Führer wählen. Millionen von ihnen haben von diesem Recht Gebrauch gemacht. Und was haben sie gewählt, Werner? Einen CIA-Agenten, den die Amis dahingesetzt haben, mit seiner gefräßigen Clique, die sich die Gelder in die Taschen stopfen. Bagdad hat immer noch kein Wasser, keine Stromversorgung, kein Licht. Die Frauen trauen sich nicht mehr auf die Straße, weil faschistoide islamistische Milizen, die mit den Amis gemeinsame Sache machen, die Leute in Angst und Schrecken halten. Wenn man das Fortschritt nennt und Befreiung, dann weiß ich nicht, was man darunter das verstehen war, sollte. Das war die offizielle Version, ne? Nicht die Welt in diesem Fall, sondern Irak vom Tyrannen zu befreien. Und ich glaube, wenn man, und stimmt natürlich, das war ein übler Diktator und alles, was man will, nur kurz vor Beginn des ersten Irakkriegs schon war er Verbündeter der USA. Und ich glaube, natürlich, deshalb sind im ersten Moment vielleicht, wenn der weg ist, waren trotz des Krieges viele Iraker froh, besonders die Schiiten eher im Süden, dass der weg war. Aber ich glaube, wenn man die heute fragen würde, was sie vorgezogen hätten, dann hätten sie vermutlich lieber weiter unter ihrem Diktator gelebt, als diese Scheiße da in Kauf zu nehmen, was bis heute passiert ist und immer noch passiert. Ne? Ja. Die hätten lieber ihren eigenen Schweinehund behalten, als diese Klicken da auf den Hals gehetzt zu bekommen, die jetzt irgendwie doch das Sagen haben in diesem zerrissenen, kaputten Land. Amerika aber hat für diesen Krieg, wie wir alle wissen, das Völkerrecht gebrochen, Verbündete diffamiert, die Vereinten Nationen lächerlich gemacht. Es hat seine Autorität als militärische und moralische Supermacht verspielt. Es hat über 1 Billion Dollar ausgegeben. Es hat erst triumphiert, dann einen Augenblick lang resigniert und sich vom Terror bis an den Rand einer historischen Niederlage drängen lassen. Dann rafft es sich auf, nicht um zu siegen, sondern unter schwersten Opfern die Niederlage abzuwenden. Was das wert, rechtfertigt das Ergebnis diesen Krieg? 3 Männer, ohne die er so nicht stattgefunden hätte, werden in den kommenden Wochen und Monaten ihre Memoiren vorlegen. Da ist erstmal George W. Bush im November. Kann der überhaupt schreiben? Nee, der lässt schreiben wahrscheinlich. Also. dann sein langjähriger Verteidigungs- bzw. Kriegsminister Donald Donny Smashing Rumsfeld. Im Januar wird der auf den Markt kommen. Das heißt, die werden noch Geld für ihren Dreck bekommen. Und dann sein Vizepräsident Dick Cheney. Der wird auch im Frühjahr seine sogenannten Memoiren auf den Markt packen. Das Oberschwein von allen, Dick Cheney. Und Dick Rumsfeld war ja der, der diesen Begriff geprägt hat von Old Europe, die im Gegensatz zu den Young America, USA, die sind dynamisch, ja, die sind angriffslustig, das sind richtige Kerle, Männer sozusagen, die trauen sich, Bomben zu werfen und zu massakrieren, und die Europäer haben Skrupel, diese Memmen. Diese Schwuchteln, diese Memmen, so wurden sie offen beschimpft. In dem Casino-Ton, der im Kabinett Bush herrschte, da kreisten eben so Ausdrücke wie, sagen wir mal, im 19. Jahrhundert in preußischen Militärkasernen, oder warum in preußischen, in Militärkasernen von Shanghai bis London, hieß es da einfach nur, diese Schwuchteln, diese schwulen Hunde, haut ihnen aufs Maul. Gut, sie werden sich um die moralische Bewertung des Irakkriegs nicht drücken können. Das schreibt der Spiegel über diese drei, dieses Trio Infernale. Die werden sich also nicht drücken können. Bushs Buch trägt den Titel Decision Points, Entscheidungspunkte. Rumsfeld, so hat der Verlag angekündigt, beginne seine Erinnerungen mit seiner ersten Begegnung mit Saddam Hussein 1983. Das heißt, die waren ja mal dick befreundet, ne? Das waren ja, war ja eine Männerfreundschaft, die so auf Knarren, die hatten gemeinsames Interesse an Pistolen, Reitpferde weiß ich nicht, ob da auch noch ein bisschen mehr war als nur Männerfreundschaft, weiß man auch nicht. Bei diesen Typen weiß man nie, wo beginnt der Fascho, diese sogenannte Fascho-Homosexualität, die wahrscheinlich irgendwo in ihnen steckt, und die Frauenverachtung, wenn sie sich dann irgendwelche armen Mädchen kommen lassen. Das weiß man nicht bei diesen Leuten, aber der wird da vielleicht einiges beschönigen lassen von seinen gekauften Schreiberlingen, wer weiß. Da kannst du Gift drauf nehmen. Ja, wie gesagt, der Spiegel schreibt hierzu noch, sind ihre Einlassungen nicht bekannt? Erwartet im Ernst jemand Schuldeingeständnisse? Die Entscheidung, Saddam Hussein zu stürzen, war am Anfang meiner Präsidentschaft richtig, sagte Bush zum 5. Jahrestag der Invasion. Sie ist heute richtig und sie wird immer richtig sein. Ähnlich der vierte der Kriegsherren, dessen Autobiografie Anfang September erschien. Ich tat, was ich für richtig hielt, selbst wenn die Bürger anderer Überzeugung waren, schrieb der britische Ex-Premier Tony Blair. Selbstverständlich ist der Irak heute ein besserer Ort als unter Saddam. Ich würde diesem Blair mal raten, seine Kinder dahin zu schicken, nach Sadr City, schöner Bezirk in Bagdad. Der soll seine Kinder dahin schicken und die da täglich mal zur Schule gehen lassen. Und nach ein paar Monaten soll er sie mal fragen, wie sie ihnen da gefällt. Ob sie noch leben. Ob sie noch leben oder noch heil sind an Leib und Seele. Gut, das ist auch der einzige Punkt, an den diese Herrschaften sich klammern können. Ihr sogenannter Sieg über ihren ehemaligen Freund, Männerfreund Saddam Hussein, den sie so lange gehätschelt haben, mit Giftgas, mit Waffenverkäufen, als es gegen die Mullahs, das Mullah-Regime im Irak ging, im Iran, Entschuldigung, da war er ja ein guter Kumpel von diesen Herren. So lange haben sie ihn also gehätschelt, als die Marionette sich dann selbstständig machte und selber Ölquellen forderte, die man ihm versprochen hatte. Man hatte ihm also Ölquellen auf kuwaitischem Boden versprochen, beziehungsweise in der Grenze zu Kuwait, die nachher doch unter Army-Kontrolle bleiben sollten. Die hat er sich dann einfach geholt und dann fing das ganze Theater und der ganze Stunk an. Das heißt, die Amerikaner haben Pech mit ihren Marionetten manchmal. Nennen wir noch ein paar Beispiele. Noriega von Panama, der Diktator. CIA-Mann, der sich auch die Fäden, die Marionettenfäden durchgeschnitten hatte, hat dann selber in die eigene Tasche gewirtschaftet. Und das sieht dann wurde er plötzlich als Narko entlarvt. Als Narko und als Nazi. Man hat ja dann auch angeblich Hitlerbilder in seinem Büro gefunden oder echt? Was. Ja, ja, ja, ja. Ich kann mich noch erinnern an diese ganzen Geschichten, die damals durch die Presse gingen. Vielleicht als, haben sie die auch kurz vorher reingehängt vor der Hausdurchsuchung. Was auch immer, was auch immer. Die sind ja eben Spezialisten in diesem, wie die das nennen, in diesem Nation Building. Ja, und was ganz frappant war jetzt eben beim Irakkrieg, wieder diese Frechheit, mit der einfach wir, die eigene Bevölkerung von USA oder des Westens, angelogen werden, ganz bewusst falsch informiert werden, damit wir einverstanden sind mit dem, was die da oben machen. Und das genauso wie 1939 Adolf Hitler den Deutschen gesagt hat, die Polen haben uns heute Morgen angegriffen, also wir mussten zurückschießen. Genauso im Vietnamkrieg, wo die Amis den Zwischenfall im Golf von Tonkin organisiert hatten, um eine Ausrede zu haben, in Krieg einzutreten. Genauso heute wieder, und jetzt sind sie schon wieder dabei, an der nächsten Geschichte zu machen. Ich sehe das so mindestens. Jetzt der Iran, der kurz davor steht, die eigene Atombombe zu haben. Da wird schon wieder an der nächsten Lüge gebastelt, um den Boden vorzubereiten, dort auch eingreifen zu können. Ja, für einen Krieg braucht man einen Vorwand, und die Aggressoren waren da nie sehr zimperlich, wenn es darum ging, sich einen Vorwand zu basteln. Denken wir an Hitler, da gab es diesen sogenannten Zwischenfall beim Sender Gleiwitz, wo angeblich polnische Soldaten einen deutschen Sender angegriffen haben, und das war dann der Auftakt, um in Polen einzumarschieren. Daran hat es nie gefehlt, daran wird es leider wahrscheinlich nie fehlen. Bleiben wir beim Thema Hannes Wader. Hannes Wader hat eine ganze Reihe von Antikriegsliedern gesungen, zum Teil auch selber verfasst. Ein Antikriegslied ist auch sehr ergreifend, das ist nicht so lang wie das vom Toten Soldaten 1916. Das heißt, wo soll ich mich hinwenden? Hannes Wader. Wo soll ich mich hinwenden in dieser schlechten Zeit? An allen Orten und Enden ist nichts als Hass und Streit. Rekruten fanget man, so viel man haben kann. Soldat muss alles werden, sei einer Knecht oder Mann. Soldat muss alles werden, sei einer Knecht oder Mann. Der Kaiser hat beschlossen, zu ziehen in fremdes Land. Viel Krieger werden erschossen, getroffen von Feindes Hand. Das ist der Kriegelauf, Regenten steigen auf. Viel Tausend von uns müssen ihr Leben geben drauf. Viel Tausend von uns müssen ihr Leben geben drauf. Ade nun Vater und Mutter, ade mein lieber Freund, muss mich zur Reise bequemen, noch auf die Festung heut. Denn es regiert die Welt nur Falschheit und das Geld. Der Reiche kann sich helfen, der Arme muss ins Feld. Der Reiche kann sich helfen, der Arme muss ins Feld. Ihr hört Niemandsland, ihr hört eine freie Stimme in einer wenig freien Welt, ihr hört ein Radioprogramm in deutscher Sprache hier bei Kontrabande FM auf 91.4. Es ist Samstag, jo. Viele junge Leute, die ihre Daten bei Zuckerberg geparkt haben im Facebook, die wundern sich manchmal, was da doch in letzter Zeit auf sie zugekommen ist. A, an Enthüllungen und B, auch an Spam, der sehr individuell auf ihre Seite gepackt wird. Alte Freunde wiederfinden, sich austauschen, Facebook und Co. machen es möglich. Vielen sozialen Netzwerken wird jedoch vorgeworfen, es mit dem Datenschutz nicht so genau zu nehmen. An Alternativen wird gearbeitet. Am Samstag feiern, am Montag die Bilder bei Facebook ansehen. Das ist fast normal geworden. Facebook ist aber nicht nur eine Plattform, auf der Menschen sich austauschen können. Sind Anmeldung und Nutzung scheinbar kostenlos, so zahlen die Nutzer in Wahrheit mit ihren persönlichen Angaben. Facebook braucht sie, um individualisierte Werbung schalten zu können. Andere soziale Netzwerke verfahren ähnlich. Die Stiftung Warentest fand heraus, dass auch die US-amerikanischen Netzwerke MySpace und LinkedIn die Rechte ihrer Nutzer stark einschränken. Sich selbst behielten sie aber vor, die Daten an Dritte weitergeben zu dürfen. Als die besseren Netze in Sachen Datenschutz bewerten die Tester StudiVZ, eine deutsche Seite, und SchülerVZ. Beide schnitten mit dem Gesamturteil einiger Mängel vergleichsweise gut ab. Facebook und MySpace bekamen im Test die schlechtesten Noten. Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner von der CSU kündigte im Juni vergangenen Jahres, nein dieses Jahres, ihre Mitgliedschaft, nachdem Facebook die Datenschutzrichtlinie geändert hatte. Zuvor mahnte sie in einem offenen Brief an den Facebook-Gründer Mark Zuckerberg oder Zuckerberg, Privates muss privat bleiben. Facebook hatte mitgeteilt, von nun an die Nutzerdaten automatisch an Dritte weiterzugeben. Generell kritisierte Aigner die Voreinstellungen für Facebook-Profile. Würden diese nicht geändert, willigten Nutzer automatisch ein, dass ihre persönlichen Daten weitergegeben und gar verkauft würden. Frage, warum machen die jungen Leute das? Warum geben sie ihre Daten freiwillig einem raffgierigen Milliardär, der damit Riesengeschäfte macht, der ihre Daten dann an Private gibt, an die Geheimdienste. Es gibt ein Projekt, die Geheimdienste arbeiten an einer Art Prophezeiungsprojekt. Sie wollen rauskriegen, ab wann jemand in der Lage ist, etwas Schlechtes, ein Attentat zu begehen oder kriminell zu werden. Dazu werten sie Milliarden von Daten aus den Facebooks und diesen Sozialseiten, diesen sozialen Netzwerken aus. Und das ist ein sehr ehrgeiziges Projekt. Man will wissen, mit wie viel Wahrscheinlichkeit wird irgendwann in Zukunft jemand kriminell. Da kann ich Ihnen nur sagen, entzieht Ihnen die Lebensgrundlage, nehmt Ihnen den Job, das Essen, die Wohnung weg. Und dann kann ich auch die Voraussage machen, dass diese Leute mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann kriminell werden. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Es geht um den Schutz der persönlichen Daten. Warum die Regierungen angeblich so machtlos sind, diesen Leuten gegenüber, dass dieses heuchlerische, wir können ja nichts tun, dem Gesetzgeber sind die Hände gebunden. Warum macht man nicht einfach ein Gesetz und verbietet automatisch die Weitergabe von privaten Daten? Und damit hat sich's. Warum ist das so schwer? Warum das so schwer ist? Naja, weil dieser Zuckerberg oder andere oder die großen Firmen oder die Multikonzerne, weil die eben dermaßen viel Geld haben, dass es da schwer ist, für die Politiker, wenn sie es überhaupt versuchen würden, was zu machen, ja, weil sie wieder abhängig sind von den Parteispenden, Lobbys und deshalb, also ich glaube, das wird überhaupt gar nicht erst wirklich versucht und nur dann, wie du jetzt gerade gesagt hast, wenn in Deutschland wieder irgendwelche Datenschützer sich beschweren, dann wird wieder ein bisschen rumgeschwätzt, ja doch, wir müssen was machen, wir werden was machen. Aber im Grunde ist es immer das Gleiche. Hinzu kommt natürlich auch diese Lust an der Selbstdarstellung, die viele junge Leute praktisch mit in die Wiege gelegt bekommen. In dieser Medienzeit, wo jeder mal irgendwann ein Star sein will, Jedoch wirken die Vorwürfe anscheinend wenig abschreckend. Facebook ist das derzeit beliebteste soziale Netzwerk. Rund 500 Millionen Nutzer tummeln sich auf dieser Plattform. Sie laden Bilder hoch und feilen an ihren persönlichen Profilen. In unserer Gesellschaft ist Selbstdarstellung etwas Normales geworden, erläutert Bernadette Kneidinger. Diese Dame ist Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Wien. Viele Nutzer wüssten, wie Facebook mit ihren Daten umgeht, sagt sie. Aber sie gehen das Risiko ein, weil sie sich im Netzwerk präsentieren wollen und weil sie denken, mir wird schon nichts passieren. Kneidinger untersucht das Verhalten von Menschen in sozialen Netzwerken. Die Professoren Hendrik Speck und Thorsten Strufe stören sich hingegen an der Datensammelwut von Facebook. Speck und Strufe wollen Menschen vernetzen, ohne dass die ihre persönlichen Daten dafür hergeben müssen. Die beiden arbeiten unabhängig voneinander an Alternativen zu dem derzeit beliebtesten sozialen Netzwerk. Hello World will die Daten der Nutzer den Krallen dieser kommerziellen Verwertungsmaschine wieder entziehen. Das sagt Hendrik Speck, Teamleiter des Projektes Hello World an der Fachhochschule Kaiserslautern. Wir wollen eine funktionierende Dienstleistung anbieten, ohne dass eine einzelne Plattform die Kontrolle über sämtliche Daten, Bilder, Kommunikation und Termine der Nutzer hat, so Speck. Seine Studenten entwickeln eine Art Internetbauplan, mit dem Nutzer gemeinsam soziale Netzwerke aufbauen können. Dabei werden die Daten immer dezentral gespeichert, sodass niemand Zugriff auf alle Daten hat. Hello World ist ein Open Source Project, das heißt, es wird permanent weiterentwickelt. Jeder, der möchte, kann an Hello World mitarbeiten. Die jeweils aktuelle Version steht im Internet zum Herunterladen bereit. So ein bisschen wie diese freie Software auch von Linux, mit der hier Kontrabanda arbeitet. Thorsten Strufe hat seiner Facebook-Alternative einen richtungsweisenden Namen gegeben. Safebook. Wir haben von Anfang an den höchsten Wert auf Datenschutz gelegt, sagt Strufe. Er ist Professor an der Technischen Universität Darmstadt. Das Prinzip von Safebook ist, dass die Daten nicht zentral auf einem Server, sondern verteilt im Netz, im System abgelegt werden. Das heißt, die Nutzer speichern ihre Profile bei ihren Freunden ab, beziehungsweise die Profile ihrer Freunde sind bei ihnen abgespeichert, erläutert Thorsten Strufe. Safebook basiert auf einem sogenannten Peer-to-Peer-Netzwerk. Dabei werden Rechner miteinander verknüpft, die Daten bereitstellen und wiederum auf andere Rechner zugreifen können. Thorsten Strufe schätzt, dass Safebook innerhalb des nächsten Jahres zur Verfügung stehen wird. Bleibt also nur noch eine Frage. Werden sich die Nutzer scharenweise bei Facebook abmelden und die Alternativen nutzen? Hendrik Speck und Thorsten Strufe glauben das nicht. Allerdings hat die Geschichte des Internets gezeigt, dass soziale Netzwerke einander ablösen. So verdrängte Facebook einst MySpace von Platz 1. Wann Facebook dieses Schicksal ereilen wird, ist unklar. Die Kommunikationswissenschaftlerin Bernadette Kneidinger erinnert an die Größe des Netzwerkes. 500 Millionen Nutzer müssten nämlich plötzlich entscheiden, Facebook erfüllt nicht mehr meine Wünsche, ich wandere jetzt ab ins neue Netzwerk. Das war ein Bericht und ein Artikel auch, den ich im Internet in der Deutschen Welle gefunden habe. Die Autorin ist Frau Gesche Brock. Zum Thema Datenschutz statt Speicherwut. Gut, ich denke mir, es gibt immer noch die Alternative, an diesen Netzwerken nicht teilzunehmen, die eigenen Informationen zu anonymisieren. Man muss nicht seinen privatesten Kram auf die Straße legen, oder? Also, was du gerade am Ende gesagt hast, also ich glaube das auch nicht, ja, dass da sich jetzt massenhaft die Leute abmelden werden. Deshalb einfach, weil die meisten und noch weniger die jungen Leute überhaupt das als Gefahr sehen, was da passiert. Ja, die Haltung ist normalerweise zu sagen, ja, ich tue ja nichts Schlimmes, ich habe ja nichts zu verbergen, also ist doch egal. Ja. Und aber das ist ja nicht alles, Facebook und MySpace. Also die Kontrolle wird immer brutaler. Also wie 1984, ja, das geht dahin. Wenn du zum Beispiel auf der Autobahn fährst, an so eine Mautstation kommst, Perche mit deiner Kreditkarte bezahlst, kann man wissen, in jedem Moment, wo du wann warst. Ne? Dann hast du ein GPS installiert, das kann man nachverfolgen, wohin du fährst, wann du wohin gefahren bist. Kameras auf der Straße, wenn du hier durch die Straßen läufst, heute gibt's kaum noch 10 Meter am Stück, wo du nicht durch irgendwelche Kameras gefilmt wirst. Ne? Das heißt, es entstehen exakte Bewegungsbilder von jedem Individuum. Ja. Und man kann dich dann vorausplanen. Dann, ich glaube, gehst du in den Supermarkt zum Einkaufen, ja, bezahlst wieder mit der Kreditkarte. Das Ticket kann man nachvollziehen, was du eingekauft hast, wie oft du was einkaufst. Dann gehst du in die Bibliothek. Man kann feststellen, welche Bücher du ausleihst, welche Interessen du hast, welche Kleidung du kaufst, welche Farbkombinationen dir gefallen, welche Essgewohnheiten du hast, und so kann eben sehr leicht, sehr schnell kann man sich von konkreten Leuten ein Bild machen und daraus seine Schlüsse ziehen. Was hat er für eine politische Einstellung zum Beispiel, ja? Wie würde er reagieren, wenn plötzlich das und das passieren würde? Nee. Es geht ja um Handlungsparameter und das kann man dann vielleicht sogar hochrechnen. Super interessant. Es gibt Projekte, was ich vorhin sagte, wo Geheimdienste arbeiten und militärische Projekte zur Massenkontrolle und zur Massenbeeinflussung. Wie kann man dann das Individuum und die Masse so beeinflussen, dass sie tun, was wir wollen? Ab wann glauben sie uns? Ab wann verlieren unsere Lügen ihre Kraft und so weiter? Ich glaube, die Herren dieser Welt sind heilfroh, dass es so etwas wie Facebook gibt, weil eine größere freiwillige Datenquelle hat es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben. Selbst die Inquisition, die ja auch das heilige Offizium, das ja auch eine Datensammelwut hatte, die katholische Kirche hat ja die Menschen beichten lassen, jahrhundertelang, um auch ihre intimsten Geheimnisse zu erfahren. Dieses Beichtgeheimnis wurde zumindest noch teilweise damals respektiert. Dieses Beichtgeheimnis ist aufgehoben. Die jungen Leute bekennen sich zu allem möglichen Blödsinn wahrscheinlich auf ihren Internetseiten und ahnen nicht, dass auch vielleicht in 2-3 Jahren die Personalchefs versuchen rauszukriegen, was ist das denn für ein Mensch, der sich da als Werbeleiter in unserer Marketingabteilung beworben hat. Und sie werden natürlich nie erfahren, dass ihr Foto, als sie besoffen irgendwo auf dem Tisch lagen, auf Ibiza, dass das nachher den Ausschlag gegeben hat, um diese Person nicht einzustellen. Ganz abgesehen davon, was du sagtest, die Menschen sagen, ich habe ja nichts zu verbergen. Wie viele Diktaturen hat die Geschichte gesehen, wo Menschen, die nichts zu verbergen hatten, Unschuldige entführt, verschleppt, abgeholt und umgebracht wurden unter grausamsten Bedingungen. Nicht etwa, weil sie nichts zu verbergen hatten, sondern weil man sie verdächtigte, pauschal etwas getan zu haben oder etwas unterlassen zu haben. Das heißt, es ist wie auf einer Demo. Man muss nichts getan haben. Im falschen Moment, am falschen Ort und du bist verdächtig. Und das ist so und das wird auch immer so sein, solange es eine Macht gibt, die nicht wirklich kontrolliert ist und die nicht human ist. Keine Macht für niemand. Ja. Den Fluss hinuntertreiben, keiner weiß, wohin das Ganze führt. Ganz egal, wie wir hernach zusammenbleiben, Hauptsache, wir haben uns gespürt. Was für ein Gefühl, tief als das Meer, doch wie tief ist das Meer? Was für ein Gefühl, tief als das Meer, lassen uns den Fluss hinuntertreiben, tun mal wieder so, wie's früher war. Wellen schlagen sanft und aus den Wiesen steigen, sagt man, weiße Nebel wunderbar. was für ein Gefühl, tief als das Meer. Doch wie tief ist das Meer? Was für ein Gefühl, tief als das Meer. Doch wie tief ist das Meer? Den Fluss hinuntertreiben, legen alles ab, was uns beengt. Was für eine Fahrt, die Erde dampft, die Trommeln schweigen, nur noch dieses Wollen, das uns drängt. Oh, was für ein Gefühl, tief als das Meer. Oh, wie tief ist das Meer? Was für ein Gefühl, tief als das Meer. Oh, wie tief ist das Meer. Komm, mein Lieb, wir lassen uns den Fluss hinuntertreiben, lass uns schrecklich unvernünftig sein. Und anstatt uns an den Ängsten endlich aufzureiben, dringen wir unendlich in uns ein. Oh, was für ein Gefühl, tiefer als das Meer, doch wie tief ist das Meer. Was für ein Gefühl, tief als das Meer, doch wie tief ist das Meer. Viele Niemandslandhörer werden die Stimmen natürlich erkannt haben. Es handelt sich um die zwei großen Barden der deutschen Protestliedszene, der deutschen Liedermacher Hannes Wader im Duett hier in diesem Lied, Tiefer als das Meer, den Fluss hinunter mit Herrn Konstantin Wecker, jawohl. Die haben auch gemeinsam noch einmal bei einem Live-Konzert in Berlin das Lied Cocaine eingespielt. Eine wirklich, könnte man sagen, eine grausame Satire auf den Kokainexzess, der in bestimmten Künstlerkreisen geherrscht hat, zumindest in den 80er Jahren. In den 80er Jahren wurde die Hauptstadt Berlin plötzlich mit Kokain überschwemmt. Kokain war allgegenwärtig. Kokain gab es zu, sagen wir mal, zu günstigen Preisen, Anfang bis Ende der 80er, besonders in sogenannten Linken- und Künstlerkreisen. Und das Kokain hat doch einige Leute ziemlich zerstört und kaputt gemacht. Konstantin Wecker selber, der große Bade, musste leider in den Knast wegen Kokainbesitzes. Die Polizei hat bei ihm einmal eine Hausdurchsuchung gemacht. Und ich glaube, der war 2,5 Jahre im Knast. Ich weiß nicht mehr, ob das... 2,5 Jahre? Der war ziemlich lange im Knast, der Konstantin Wecker, ja, ja. Gut, als Freigänger nachher und so weiter, aber immerhin. Auf der wurde doch sowieso ein Hass. Schön hart bestraft, der arme Wecker. Er hat natürlich auch einen Fehler gemacht. Er hat sich da offen zu bekannt und hat da rumgetönt und hat sogar ein Lied einmal gemacht für eine Handvoll Kokain und dann in den Süden fliehen und solche Geschichten. Jedenfalls, die beiden machen hier eine sehr tolle Version des Hannes Wader-Liedes Cocaine All Around My Brain. Ich glaube, das ist ursprünglich von Eric Clapton, oder? Ich weiß nicht, Werner, ob du da bewandert bist. Das Lied Cocaine All Around My Brain. Weiß ich nicht. Ja. Ist ein Rockblues, der schon ziemlich klassisch ist. Wir können gleich mal gucken, wer das alles gesungen hat. Massenweise wurde dieses Lied gesungen. Hier die Version von Hannes Wader und Konstantin Wecker. Cocaine. Ich kam von Frankfurt nach Berlin, drei Koffer voll mit Kokain, Kokain. All around the brain. Hallo Taxi, schnell zum Bruder Mecklentown, ziehen meine Frau, meine Kinder, schrei nach Kokain, Kokain. All around the brain. Meine Frau heißt Evelyn, ich weiß nicht, liebt sie mich oder mehr mein Kokain-Cookie. Liebster, sagt sie, rate mal, was kitzelt so schön in der Nase, schmeckt nach Scheiße, wirkt wie Arsen-Cookie. Mama, komm schnell her, halt mich fest, ich kann nicht mehr, okay. All around the ring. Mein Sohn ist 12 und ewig angeturnt, ich verbiete es ihm, damit er endlich laufen lernt. Cooking, all around the ring. Seit gestern weiß er endlich, wer ich bin, wenn er mich sieht, dann ruft er, Papa, halt du gucke hin. Hey, Mama, komm schnell her, halt mich fest, ich kann nicht mehr, okay. Meine kleine Tochter ist jetzt gerade auf einem Trip, den sie letztes Jahr schon eingepfiffen hat, okay. Sie sieht aus, als wäre sie 30 und sie macht auf 20, dabei ist sie 8. Ich kann nicht mehr Cookie. All around my brain. Meine Tante dealt seit einem Jahr, seitdem geht sie über Leichen, fährt einen Jaguar Cookie. Immer wenn sie kommt, bringt sie ein Stückchen Shit in der Radkappe für die Kinder mit Cookie. Mein Onkel kam vom Alkohol zum Kokain, jetzt will er sich das Kokain mit Schnaps entziehen. Cocaine. All around the brain. Seit gestern liegt er im Delirium, ab morgen steigt er wieder auf die Droge um. Cocaine. Aufhören muss, oh Mama, Mama, Mama, Mama, komm, mach mir eine Schuss mit Morphium und Heroin. Opium und Rosinmon oder gib mir Lysergsäure, Diethylamid, Mescalin und Nepachet. Konstantin Wecker im Konzert zusammen mit Hannes Wader. Übrigens habe ich jetzt hier im Internet herausbekommen, dass Konstantin Wecker doch nicht im Knast war. Ich hatte mich da vertan. In der Meldung vom 14.04.2000 heißt es, in dem neu aufgerollten Drogenprozess erhielt der Liedermacher in München eine Bewährungsstrafe von 20 Monaten. Zudem muss Wecker 100.000 Mark Geldbuße zahlen, eine Menge, eine Stange Geld. So viel hat, glaube ich, noch kein Mafia-Boss gezahlt in Deutschland. Wecker war 1996 vom Amtsgericht München zu 2,5 Jahren Haft verurteilt worden. Die jetzt verhängte mildere Strafe wurde mit einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit des Angeklagten begründet. Wecker zeigte bei der Urteilsverkündung große Erleichterung. Heute bin ich froh, dass ich nicht in den Knast komme. Richter Helge Kunert, nicht Helge Schneider, Helge Kunert erklärte in seiner Urteilsbegründung, dass Staatsanwaltschaft, Verteidigung und die Richter sich schon vor der Verhandlung auf die Bewährungsstrafe geeinigt hätten. Staatsanwältin Claudia Dahmen hatte die Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 8 Monaten beantragt und als strafmildernd eine erheblich eingeschränkte Steuerungsfähigkeit während seiner langjährigen Drogenabhängigkeit angeführt. Aber auch Weckers öffentlicher Einsatz gegen Drogen und seinem persönlichen Lebenswandel. Im Berufungsprozess im Juli 1998 hatte die Münchner Staatsanwaltschaft noch 3 Jahre Freiheitsstrafe gefordert. Nun ja, Wecker dem Teufel von der Schippe gesprungen. Gut, wir sind froh, dass er nicht in den Knast gekommen ist. Konsumiert und macht gleichzeitig Kampagne gegen die Drogen. Ich meine, das hat ja Maradona auch schon gemacht. Das damals machen die Fußballspieler, die machen ja alle für Fair Play, für sauberes Spiel und dann dopen die sich wie die Weltmeister. Es ging auch darum, dass Wecker dieses Zeug, das lag bei ihm zu Hause offen rum und er hat noch das gefährlichere Crack auch zu sich genommen. Dieses Crack, das einem fast das Gehirn wegpustet und die Leute auch außer Kontrolle geraten lässt. Eine gefährliche Droge, die im kriminellen Milieu ziemlich beliebt war. Kommen wir zum Katastrophenblock. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Die vermischten Meldungen, Katastrophen und Nachrichten vom heutigen Samstag, dem 29. Oktober 2010, im Niemandsland. Jo. Mexiko-Stadt. Der Narkoterrorismus im Nachbarland der USA, in Mexiko, nimmt immer bestialischere Züge an. Massaker folgt auf Massaker, in immer schnellerer Abfolge. Kaum sind die 14 ermordeten Jugendlichen, die am Freitag vergangener Woche in Ciudad Juárez abgeschlachtet wurden, unter der Erde, da wurden in Tijuana am Montag dieser Woche 13 weitere Jugendliche von nicht näher identifizierten Killern hingerichtet. 28.000 Tote in den letzten 3 Jahren geben ein beredtes Zeugnis von den Zuständen in Mexiko. Korrupte Politiker, die für die Drogenkontrolle arbeiten, Todesschwadronen, Femizid, Blutrausch, Rechtlosigkeit, Terrorentführungen, Vergewaltigungen. Und dazu herrscht eine allgemeine Straflosigkeit. Eine interessante Zahl. Von 10.000 auf frischer Tat ertappter Verbrecher in Ciudad Juárez landeten mal gerade 400 im Gefängnis. Und wir sprechen nicht von Handtaschenraub, dem straflosen Delikt hier in Barcelona, sondern von Mord, Vergewaltigung, Entführung, schwerem Raub. Welcome to Tijuana, Free World, Fun City, Mexico. Haiti, mehrere hundert Tote, tausende Erkrankte. Die Cholera wütet unter Haitis Armen, die sich noch nicht einmal von den Folgen des schweren Erdbebens erholt haben. Gaza-Stadt. Die israelische NGO Breaking the Silence veröffentlichte zu Beginn dieser Woche eine Reihe von Fotos, auf denen israelische Soldaten zu sehen sind, die palästinensische Frauen und Kinder in ihren eigenen Häusern demütigen, bedrohen und belästigen. Die Aufnahmen stammen vom Dezember 2008 und Januar 2009. Kurzmeldungen. Ein toter Jugendlicher durch die Schüsse der marokkanischen Polizei in El Aouin nach Protestaktionen in der Westsahara. Kabul, Afghanistans Präsident von Washingtons Gnaden, Karzai, bekannt für seine Korruptheit und nimmersatte Geldgier, hat über Jahre Millionen aus Teheran kassiert. Ausgerechnet aus Teheran, also vom Erzfeind der USA, dem Iran. Das Geld kam in Tüten über die Grenze. Die Amis haben Pech mit ihren Marionetten. Noriega, Saddam Hussein, Karzai. Irgendwann entwinden die Puppen sich den Fäden. Washington. Laut Pressemeldungen soll die rechtsradikale sogenannte Tea Party, eine Strömung innerhalb der US-Republikaner, an Einfluss gewinnen. Hinter diesen sich mit patriotischem Brimborium umgebenden Extremisten stehen die reichsten Männer Amerikas, die Brüder David und Alex Koch, Multimilliardäre, 12.000 Milliarden schwere Ölmagnaten und der Magnat Rupert Murdoch, Medienzar, Besitzer der rechtsextremen Fernsehkette Fox und des Wall Street Journals, des Blattes also der Spekulanten aus aller Welt, besonders der USA. Diesen illustren Herrschaften ist es gelungen, ihre Ideologie dank vieler Millionen in eine sogenannte Massenbewegung zu verwandeln. Krupp und Thyssen lassen grüßen. London, ein geheimes Folterhandbuch mit abscheulichen, den Menschenrechten und Genfer Konventionen hohnsprechenden Folterpraktiken und Verhörmethoden, dient der britischen Armee bei ihren Einsätzen in besetzten Ländern als Leitfaden. Dies enthüllte am Wochenende die britische Zeitung Guardian. Berlin. Die Fraktionen von Union und FDP fordern die Bundesregierung auf, deutlich strengere Grenzwerte für krebserregende Stoffe im Spielzeug auf EU-Ebene durchzusetzen. Einen entsprechenden Antrag wollten sie diese Woche abschließend beraten. Damit reagierten die Fraktionen auch auf eine Untersuchung der Stiftung Warentest, deren Ergebnisse in der vergangenen Woche bekannt wurden. Demnach waren bei 80% der geprüften Stofftiere, Puppen und Holzspielzeuge gesundheitsgefährdende Schadstoffe oder Sicherheitsmängel nachgewiesen worden. In ihrem Antrag geht es den Fraktionen insbesondere um niedrigere Grenzwerte für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die sogenannten PAK, die unter anderem in den sogenannten Weichmachern enthalten sind. Die Stoffe gelten zum Teil als krebserregend und gefährden die Fruchtbarkeit eines Menschen. Ab 2013 wird die EU-Spielzeugrichtlinie bis zu 1 Gramm PAK pro Kilo erlauben. Einen Wert, den Toxikologen für deutlich zu hoch halten. Ein Kind, das sich eine Stunde lang mit stark belastetem Spielzeug beschäftigt, würde ähnlich viele Schadstoffe zu sich nehmen wie in 40 Zigaretten stecken. Das Bundesinstitut für Risikobewertung fordert einen Grenzwert von 0,2 Milligramm, also ein 1/5000stel des von der EU beschlossenen Werts. Interessant. London. Transparency International untersucht jährlich die Korruption in vielen Ländern der Welt. Trotz internationaler Forderungen nach einem entscheidenden Kampf gegen die Korruption in Afghanistan zum Beispiel, hat sich die dortige Lage laut der Organisation Transparency International, TI, nicht verbessert. In ihrem jährlichen Korruptionsindex rangierte Afghanistan mit Birma auf dem vorletzten Platz. Naja, wir haben ja gesehen, da kommt also Geld aus dem Iran in Tüten über die Grenze und wird dem US-hörigen Präsidenten Karzai in die Taschen gesteckt. Wenn das kein Knüller ist, wenn das kein Highlight der Korruption ist. Auf einer Skala von 10, sehr sauber, bis 0, hochgradig korrupt, wurde Afghanistan in diesem Jahr mit 1,4 bewertet. Na, immerhin. Im vergangenen Jahr war das Land mit 1,5 Punkten ebenfalls auf dem vorletzten Platz gelandet. Noch schlechter war die Lage 2010 nur noch im Bürgerkriegsland Somalia. Die TI zeigte sich besorgt darüber, dass fast 3/4 der 178 untersuchten Länder nur einen Wert unter 5 Punkten erreichten. Die TI-Vorsitzende Huguette Labelle forderte die internationale Gemeinschaft auf, ihre Bemühungen um eine gute Regierungsführung in aller Welt zu verstärken und die UN-Konventionen gegen Korruption konsequent umzusetzen. Korruption weiter zuzulassen sei inakzeptabel. Ja, zu dieser weltweiten Rankingliste Korruption, es kommt natürlich immer darauf an, wie man Korruption definiert. Also es erschreckt natürlich, wenn dieser Typ da in Afghanistan sowohl von den USA wie auch vom Iran Geld nimmt, weil die sind ja bekanntlich Kontrahenten. Jetzt, wenn zum Beispiel große multinationale Konzerne in den USA Parteispenden machen, sowohl an die Demokraten wie auch an die Republikaner, das ist natürlich keine Korruption. Ich meine, wenn man das alles dazu zählen würde, dann würde USA wahrscheinlich an letzter Stelle stehen. Ja? Und manche glorreichen demokratischen Länder natürlich auch. Fahren wir einmal fort in diesem Bericht. Russland landete auf der TI-Rangliste mit 2,1 Punkten auf Platz 154, die armen Russen. Naja, wir wissen ja, die sind ja Wodka, Korruption, Ex-Kommunismus, das ist alles ein Ding. Und damit im letzten Drittel. Die aufstrebenden Schwellenländer China und Indien belegten die Plätze 78, 3,5 Punkte und 87, 3,3 Punkte. Super. Laut TI fiel bei der Untersuchung auf, dass sich die Lage in einigen der Länder verschlechterte, die von der Finanzkrise am stärksten betroffen waren. Kommen wir zu Deutschland. Deutschland befindet sich im europäischen Mittelfeld. Nach Platz 14 mit 8,0 Punkten im vergangenen Jahr schnitt Deutschland beim Index 2010 insgesamt mit 7,9 Punkten und Platz 15 ähnlich ab. Nur mit Blick auf Westeuropa belegte es den 10. von 30 Plätzen. Damit nehme Deutschland im Vergleich zu vergleichbaren Industrieländern, zu anderen Industrieländern, eher eine mittelmäßige Position ein, erklärte TI Deutschland. Was hier besonders interessant ist, ist, wie du gerade sagtest, die Parteienfinanzierung. Die ist ganz besonders in der Kritik. Die wird schon als Korruption auch gerechnet. Die TI forderte insbesondere schärfere Kontrollen, wie gesagt, bei der Parteienfinanzierung in Deutschland. Die Vorsitzende Edda Müller sagte, seit längerem gäbe es Kritik am Parteiensponsoring und bei der Veröffentlichung von Spenden. Geändert habe sich aber nichts. Die TI-Vorstandsmitglied Jochen Bäumel verlangte, dass Parteispenden und Sponsoring ab 10.000 Euro in Deutschland sofort veröffentlicht werden sollten und nicht erst im Jahresbericht. Zudem sollten die Zuwendungen an Parteien pro Unternehmen oder Person auf 50.000 Euro im Jahr begrenzt werden. Klar, sonst kann man sich eine Partei kaufen. Müller prangerte zudem an, dass Deutschland nach wie vor die UN-Konvention gegen Korruption nicht unterzeichnet habe. Unter anderem, weil die Abgeordneten die darin festgelegten scharfen Regelungen für Parteispenden nicht akzeptierten. Das sagt sie. Kommen wir zur Liste einmal allgemein. Auf Platz 1, Werner, was tippst du denn? Welches Land ist das am wenigsten korrupte Land? Singapur. Nee, Dänemark mit 9,3 Punkten ganz oben auf Nummer 1. Dann ebenfalls mit 9,3 auch an erster Stelle, die teilen sich den Platz, Neuseeland. Warum, wissen wir nicht, aber die haben das wohl ausgerechnet. Auf Platz 1 auch noch Singapur, richtig. Ich widerspreche dir hier, dummerweise, aber hier habe ich selber auf meiner Liste, Entschuldigung, Singapur. Dann haben wir Schweden und Finnland, die sind mit 9,2 Punkten gemeinsam auf dem zweiten Platz, beziehungsweise hier vierten Platz. Danach Kanada mit 8,9 Punkten. Auf Platz 7 die Niederlande mit 8,8, Australien mit 8,7, die Schweiz. Interessant, die Schweiz, wo alle möglichen Finanzhaie, Diktatoren ihr Geld verstecken, genau dieses Land ist als sauberes Land eingestuft, nur 8,7 Prozentpunkte. Das ist doch unglaublich, oder? Wie kommt das? Gesetz definiert, was Korruption ist und was nicht. In Norwegen dann 8,6, Island 8,5, Luxemburg 8,5, Steuerparadies Luxemburg, super sauber, ganz oben auf der Liste. Hongkong, auch Steuerparadies. Hongkong als Drehscheibe zwischen asiatischen Bordellen, Waffen, Drogen, was da alles kreist. Da werden ganze Industriekonzerne verschleudert. Die Kaimaninseln auch noch. Dann, Bahamas und dann so. Das kleine Irland, super sauber mit 8,0, ganz oben. Da ist also nicht viel los mit Korruption. Und dann natürlich unser prächtiges Deutschland mit 7,9 Punkten, auch super sauberes Land. Gleich auf mit Österreich, da wollte man dem Österreicher nicht wehtun und hat ihm die gleiche Punkte gegeben. Das Ganze liest sich fast so wie eine Eurovision-Geschichte. Nicht welche Länder sind am saubersten, sondern wo ist die Korruption am besten in Gesetze gegossen und gezähmt. Gut, man muss schon, wir machen uns hier natürlich auch lustig ein bisschen über die Liste, aber ich glaube schon, dass es einen Unterschied gibt. Nehmen wir mal das Thema Polizei. Ob dich ein Polizei auf der Straße anhält und du musst ihm irgendwie 20 Euro in die Tasche stecken, damit er dich überhaupt irgendwie weiterfahren lässt mit deinem Auto. Oder ob man in Ruhe an einem Polizisten vorbeifahren kann. das ist schon ein Unterschied. Ich denke mir da. Deshalb gehen die auch immer zu zweit, die Polizisten, ne? Damit, ja. Wenn es nur einer wäre, dann. Genau. Kommen wir zu den Ländern, die ganz unten stehen. Platz 164, Demokratische Republik Kongo. Toller Name, Demokratisch und Republik und Kongo. 2,0 Punkte ganz unten im Schlamassel. Kirgisistan, Venezuela ist ganz tief eingestuft, ich weiß nicht warum. Venezuela, ganz tief. Hm. Was macht der Chavez da? Kann schon sein. Ist der so korrupt? Naja. Der hat übrigens gerade wieder einen Ami-Konzern verstaatlicht, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Nee. Ja, der hat einen amerikanischen US-Konzern verstaatlicht. Dann Angola natürlich ganz unten, Tschad, Sudan, mein Gott, Turkmenistan, Usbekistan, Irak mit nur 1,5 Punkten. Da ist natürlich das amerikanische Besatzungsregime und die haben das nicht geschafft, dieses Land auf unseren westlichen Superstandard zu heben. Afghanistan, Myanmar, Birma und Somalia, wie gesagt, mit 1,1 ganz unten. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Zum Abschluss unseres heutigen Katastrophenblocks werfen wir mal einen Blick auf die wichtigsten Seiten, die Presseseiten im Internet, online. Zuerst gehen wir mal zum Spiegel. Der Spiegel hat auf seiner Titelseite im Internet folgendes Thema. Terroralarm im Luftverkehr. USA fahnden nach weiteren Sprengstoffpaketen. Man sieht da ein Bild vom Weißen Haus, dann sieht man eine selbstgebastelte Bombe, ein Terrorpaket und dann heißt es, Amerika ist aufgeschreckt, mindestens 2 Sprengstoffpakete aus dem Jemen waren per Luftfracht in die USA unterwegs. Woher kam der entscheidende Hinweis? Woher wusste man das? Der Hinweis kam aus Saudi-Arabien. Na, die müssen ja wissen, wo der Terror herkommt. Die finanzieren ihn nämlich. Wo jetzt gerade Spanien ihnen wieder 20 oder 30 Kampfpanzer verkauft hat. Diesem superdemokratischen Land, wo Frauen nicht Auto fahren dürfen, wo Apartheid herrscht, ein Terrorregime gegen Frauen, da kommt der entscheidende Tipp her, dass Bomben unterwegs sind nach USA. Präsident Obama hat die Ermittlungen zur Chefsache gemacht. Sicherheitskräfte suchen nun weitere verdächtige Postsendungen auf. Medium. Mach das Massen. Dann, wie die Stasi Top-Terrorist Carlos protegierte, Aktenfund. Weiteres Top-Thema auf der Spiegelseite. Die Stasi war stärker in den internationalen Terrorismus verstrickt als bislang bekannt. Laut Focus ist das Rechtsmagazin, das rechte Gegenpart zum Spiegel, unterstützte der DDR-Schnüffeldienst massiv den einst meistgesuchten Terroristen Ilic Ramirez Sanchez, genannt Carlos. Dieser soll tagsüber gern mit einer Knarre über den Alexanderplatz spaziert sein. Werner, hast du den da mal gesehen? Du warst ja damals auch in Berlin. Hast du Carlos mal auf dem Alexanderplatz mit Knarre gesehen? Ja, ich habe mich auch mit ihm getroffen, aber das sage ich jetzt natürlich. Sag das nicht, sonst rennen die uns hier noch die Tür ein. Dann noch, vielleicht noch eine tolle Meldung, Riesenkreuzer Made in Germany schwimmt sich frei. Disney Dream. An Bord dieses schwimmenden Kolosses finden rund 4000 Passagiere Platz. In den Papenburger Meierwerften verlässt die Disney Dream an diesem Samstag ihr Baudock. Das Kreuzfahrtschiff ist das größte, das je in Deutschland gebaut wurde. Na, Mahlzeit, wir werden die bald hier in Barcelona auch haben. Das Disney Dream wird bestimmt hier mal anlegen, um dann, sagen wir mal, hier auch ordentlich Touristen auszuspucken. Und die können uns dann hier besuchen kommen. Ich weiß nicht, Werner, wie du das siehst, aber noch mehr Kreuzfahrerschiffe ist natürlich, heißt noch mehr Rummel hier auf den Ramblas. Kommen wir zur Tageszeitung Junge Welt. Auf der Internetseite als Titelblatt sehen wir Schottern und blockieren, wendländische Gruppen widersetzen, so heißen die Gruppen, kündigt zivilen Ungehorsam gegen Castortransport an. Mehr als 70 Künstler rufen ebenfalls zur Demonstration in Dannenberg auf. Das heißt, die Anti-Atomkraftbewegung in Deutschland erhebt sich wieder. Die steigt wieder hervor aus den Ruinen oder was. Wie kann man sich das erklären, dass sie auf einmal wieder top sind? Ja, weil jetzt wieder diese Castortransporte anstehen, ne? Aber es ist ja wirklich auch Zeit, dass sich mal die Leute wieder erinnern an Tschernobyl und Harrisburg und so weiter. Ne? Nachdem jetzt die CDU und die FDP wieder die Laufzeiten verlängert haben, ne, der Einstieg in den Ausstieg, der Ausstieg aus dem Einstieg, wie war das nochmal, wo die Merkel gesagt hat, langfristig, mittelfristig steigen wir aus der Atomenergie, jetzt wieder natürlich wird zurückgefahren. Laufzeitverlängerungen für die morschen Atomkraftwerke ist schon beschlossen. So lange halt, bis wieder was passiert und dann, was werden sie dann sagen, wir hatten ja keine andere Wahl, wir mussten das ja leider machen, wir haben es auch nicht gerne getan, aber es ist doch immerhin erfreulich, dass sich wieder ein bisschen was bewegt jetzt hier in Deutschland. Dann Merkel bittet um Diktat zum Thema Wirtschaftsgipfel der EU-Länder. Deutschland setzt auf EU-Gipfel seine wirtschaftlichen Interessen durch. Lissabon-Vertrag wird geändert, Stimmrechtentzug geprüft. Kanzlerin sieht Euro gestärkt. Das schreibt die Junge Welt auf ihrer Seite. Danach gibt's natürlich einen super kritischen Bericht, den werde ich jetzt hier nicht verlesen. Junge Welt ist eine kritische Zeitung, die berichtet aus einer, sagen wir mal, auch recht linken Perspektive über die ganzen Gemeinheiten, die uns so täglich zugemutet werden von Seiten unserer Politiker. Junge Welt, werfen wir einen Blick in die Taz Berlin. Ich tippe mal hier die Adresse ein, taz.de, mache Klick und so J. Will haben wir hier, genau. Es geht um Taz enthüllt Berlins Geheimverträge. Das ist ein Topknüller. Wir haben vor ein paar Wochen hier berichtet über die Wasserprivatisierung. Und hier gibt's jetzt endlich gibt's Widerstand gegen diese dreiste, unmenschliche Praktik, den Leuten wirklich das Wasser noch wegzunehmen, das Wasser abzugraben. Geheime Verträge zeigen, schreibt die Taz, Berlin hat bei der Privatisierung seiner Wasserbetriebe den Käufern hohe Gewinne garantiert, auf Kosten der Verbraucher. Die Taz stellt die Verträge ins Netz. Das heißt, die geheimen Verträge zum Wasserverschenken und zum Wasserverprivatisieren kann man in der Taz nachlesen. Das also natürlich der Berliner Senat hat da diesen privaten Käufern der Wasserbetriebe also Gewinne garantiert, denen also erlaubt, die Preise dann zu erhöhen. Ich weiß nicht, um wie viel Prozent in den letzten 10 Jahren. Ne? Ja. Die können also mit der Zeit dann machen, was sie wollen. Ja. Wir haben ja schon Kostproben bekommen, wie das in der dritten Welt vor sich ging mit diesen Wasserprivatisierungen. Und was einem so auffällt, ist, dass eben jetzt zu Beginn des Jahrtausends hier Dinge durchgesetzt werden, die in den 80er und 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts eigentlich dritte Weltkisten waren, wo der IWF in Großherrenmanie staatliche Institutionen privatisiert hat und mit seinen dubiosen Finanzmethoden ganze Länder im Würgegriff hatte. Das passiert jetzt hier mit den reichen Industriestaaten in Europa. Das ist schon interessant. Die Leute müssen sich wehren gegen diese Art von Kaputtschlagen einer doch funktionierenden öffentlichen Leistung, Wasser, Transporte, Schulen, generell Gesundheitssystem. Was früher ein Gemeinplatz war, dass eben die Grundbedürfnisse abgedeckt sein müssen, wie auch immer, so billig wie möglich oder gratis. Ne? Das wird jetzt peu à peu abgeschafft, ne? Oder weiß ich, anderes Grundbedürfnis. Pinkeln zu gehen, du fährst auf der Autobahn, fährst auf eine Raststätte und du kannst nur noch pinkeln, wenn du jetzt, glaube ich, nicht mehr 50, sondern 80 Zentimos oder Cent da reinschmeißt. Ne? Ja. Und in Deutschland gibt es auch Proteste gegen diese Raststätten und Autobahntankstellen, wo du jetzt 70 Cent, habe ich letztens gelesen. Weiter, Presseübersicht. Taz berichtet dann über Opfer linker Gewalt. Hier heißt es, Opfer linker Gewalt werden gesucht. Die Regierung will Opfer linker Gewalt unterstützen. Doch es scheint kaum welche zu geben, schreibt die Taz. Infolge rechtsextremer Straftaten liegen hingegen bereits 71 Anträge vor. Das heißt, es hat sich niemand gemeldet als Opfer linker Gewalt, aber rechtsextreme Opfer von rechtsextremer Gewalt gibt's genug. Interessant. Und immer mehr. Und immer mehr. Das drunter ist ein drüber. Ein Schlafhemd mit Rollkragen, eine elegante Unterhose mit langem Bein und kurzem Leib. Ist das zu viel verlangt? Die Welt, erklärt an Damenunterwäsche, ist mangelhaft. ist ein Bericht zum Thema Kleidung. Ist auch interessant. Dann, Koch geht auf den Bau. 6 Monate nach seinem Rücktritt wechselt der hessische Ex-Ministerpräsident Koch zu Bilfinger Berger. Kritiker sehen einen Zusammenhang mit früheren politischen Entscheidungen. Wie toll, dass diese Typen in wie viel Aufsichtsräten sitzen, die, so viel kann man doch gar nicht kontrollieren oder sehen. Ich meine, die setzen sich da hin und kassieren ab. Oder was machen die in einem Aufsichtsrat? Ich weiß es nicht. Was denkst du? Ist das mitgezählt bei der Korruptionsliste oder die Geschichte mit den Wasserwerken in Berlin? Das ist doch wahrscheinlich auch nicht mit drin. Ja. Es ist also zu fragen, was machen die eigentlich da? Was machen die mit unserem Geld vor allen Dingen? Jetzt geht's um eine tolle Raumstation. Unsere WG im All, schreibt die Taz. Seit 10 Jahren ist unsere tolle Raumstation schon bewohnt. 6 Leute leben in unserer 13-Zimmer-Bude. Gut. Taz, eine sehr bunte, sehr lustige Seite. Doch mit interessanten Beiträgen. Eigentlich auch sehr gut gegliedert. Man hat hier einen schönen Überblick. Es geht hier um Ökothemen. Die Taz selber habe ich lange kein ganzes Printexemplar mehr in der Hand gehabt. Ich weiß nicht, ob du die Taz die letzten Monate oder Wochen mal gelesen hast. Wo ich in Deutschland war, habe ich sie ein paar Mal. Und wie ist dein Eindruck? Hat die Taz noch diese bunte, interessante Vielfalt oder ist das doch auch schon recht? Es ist nicht mehr die Taz wie früher, aber ein bisschen seichter, aber wie soll ich sagen, weniger kritisch vielleicht schon im Vergleich zu früher, aber immerhin natürlich vorzuziehen immer noch vielen anderen Zeitungen in Deutschland. Und also die Grünen werden immer sehr hochgelobt und also im Vergleich zu der anderen, die du vorher zitiert hast, die junge Welt. In dem Sinne ist die Taz weniger kritisch, dass sie eben nicht so links, um das mal so zu sagen, sind, sondern krampfhaft plural sein wollen, es irgendwo allen recht machen wollen. Dann besonders, wenn es um die Politik von Israel geht, ist mir auch oft aufgefallen, sehr israelfreundlich, ja. Aber trotzdem, interessante Zeitung, würde ich schon sagen. Das ist insgesamt in Deutschland auch, wenn ich in Kreuzberg bin und höre Freunde und Leute auch ein bisschen aus dem alternativen Milieu und linksalternativ, die sind alle voll israelfreundlich. Ich weiß nicht, war das 2007, als die Israelis den Libanon platt gebombt haben? Da kamen fast nur lobende Worte. Ich war wirklich baff, was da für eine, sagen wir mal, unkritische Israel-Freundlichkeit herrscht, die verwechselt wird natürlich mit Philosemitismus. Man will natürlich pro-jüdisch sein und will sich auf keinen Fall nachsagen lassen, man hätte da irgendetwas gegen Juden. So verquer ist das Ganze. Dann werfen wir noch einen letzten Blick zum Abschluss unserer Presseübersicht auf die Berliner Zeitung. Die ist ja durch die Hände von verschiedenen Investoren gegangen. Ich weiß nicht, ob du dieses Drama mitbekommen hast. Da hat ein englischer Investor die Zeitung gekauft, entschlankt. Die praktisch mit dem eigenen Kapital hat er sich seine Kaufsumme wieder rausgezogen, also, hat er Redakteure entlassen. Das war vor ein paar Jahren. Früher früher in der DDR, die BZ, ne? Die Berliner Zeitung. Genau, also die Berliner nicht Zeitung. Die Springer also, BZ. Genau, kein Springer. Die früher es in Ostberlin gab und dann auch nach der sogenannten Wende dann. Die haben diese blaue. Und die war ganz gut, ja. Also ich habe die auch schon lange nicht mehr gelesen. Die war trocken und bemühte sich um eine relative Objektivität. Ja. Und was ist da jetzt raus geworden aus der Geschichte? Wie gesagt, diesen Besitzer wechseln oder was? Ich kenne die Besitzverhältnisse im Moment nicht. Ist ein Presseorgan wie 1000 andere auch. Wenn ich einen Blick auf die Seite werfe, man sieht nichts Besonderes. Ist in blau gehalten, Berliner Zeitung in einer Art Sütterlin-Schrift. Meldungen, Gutenberg will derzeit keine Nachfolgedebatte, da sieht man ein Foto von diesem Strahlemann. Also wenn der Matthias Lieske dort noch arbeitet bei der Berliner Zeitung, dann hat sie mindestens einen guten Sportteil. Okay. 30 Tote nach Selbstmordanschlag im Irak, Babuka nach dem Selbstmordanschlag in der irakischen Stadt Babuka, nördlich von Bagdad, ist die Zahl der Toten auf 30 gestiegen. Energiepolitik, Ökostrom für alle, Berlin, die Grünen wollen einen radikalen Umbau der deutschen Energieversorgung innerhalb weniger Jahre. Dann IG Metall fordert vorgezogene Lohnerhöhungen. Berlin, mehr Unternehmen sollen nach dem Willen der IG Metall ihre Mitarbeiter am Aufschwung beteiligen. Die Gewerkschaft fordert nach einem Bericht der Tageszeitung Die Welt, die Metall- und Elektrobranche auf dem Beispiel von Bosch zu folgen. Dann auch Leitartikel Europa der Interessen. Hier geht's um den EU-Gipfel und was die Merkel da angeblich für die deutschen Profite und die deutsche Industrie durchgesetzt hat. Dann vermisste 23-Jährige wahrscheinlich tot. Im niederländischen Peine ist wahrscheinlich umgebracht worden. Ein 27-Jähriger gab zu, die Frau getötet zu haben. Dann, ähnlich wie hier, berichten die im Sportteil auch, wenn die einen in den USA haben, berichten die dann über diesen Menschen, was hier mit Pau Gasol passiert. Man erfährt hier täglich, stündlich, was Pau Gasol, wie viele Punkte er da geworfen hat bei seinem Club und wie toll der da ist. Ein ähnliches Theater macht man hier um Nowitzki, Dirk Nowitzki, und die Dallas Mavericks haben ihr zweites Saisonspiel unglücklich verloren und so weiter und so weiter. Wie ich so sehe, auf dieser Seite nüchterne, vielleicht sachliche Informationen, wenn man das so nennen soll. Aber man müsste sich da ein bisschen tiefer mit befassen, um ein abschließendes Urteil über so eine Zeitung abgeben zu können. Gut, das war unser Nachrichtenblock heute im Niemandsland. Ein Lied von Hannes Wader noch. Vielleicht etwas zum Lachen. Der Hannes Wader hatte natürlich auch seine, und hat, Entschuldigung, hatte, hat, aber ich meine hatte, wenn ich seine alten Balladen mir ansehe, seine humoristische Seite. Ich weiß nicht, ob du die Ballade vom Schwein Monika kennst. Ob du ja, ich glaube. Ja. Die hören wir jetzt. Niemandsland. Zeit, in der ich sehr allein war, so ohne einen Menschen, schaffte ich mir ein Schwein an, das ich Monika nannte. Ich stellte es auf meinem Balkon unter und fütterte es mit Abfällen, die ich aus den Mülleimern kramte. Das Tier fraß auch jeden Dreck, machte aber gleichzeitig so viel Mist, dass es schon nach wenigen Wochen bis zum Hals in der eigenen Jauche steckte. Um es vor dem Ertrinken zu retten, setzte ich einen Sessel mitten rein und band die Sau mit Stricken darauf fest. Um den Mist nun loszuwerden, wandte ich mich mit einer Zeitungsanzeige an die Kleingärtner der Umgebung. Das Interesse dieser Menschen an echtem Schweinedunk war riesengroß und schon am nächsten Tag standen sie in Schlangen unter meinem Balkon. Die Jauche floss in Strömen und manche wollten sogar was dafür bezahlen. Irgendwie sprach sich das auch herum, die Leute grüßten mich wesentlich freundlicher als sonst. Ich wurde jetzt geachtet als ein Mann, der es versteht, aus Scheiße Geld zu machen. Einmal, es war im Sommer, die Sau saß draußen breitbeinig in ihrem Sessel und sonnte sich, da hörte ich sie plötzlich aufgeregt grunzen. Ich riss die Balkontür auf und sah doch, wie sich Frau Klotzkes widerlicher Köter an ihr zu schaffen machte. Als ich mich dazwischen werfen wollte, wurde der Hund plötzlich an einem Bindfaden hochgezogen und auf dem Balkon über mir sang ein Haufen frühreifer Kinder Ene mene Mackel, die Sau macht's mit dem Dackel. Durch dieses unerfreuliche Erlebnis fühlte ich mich noch enger an Monika gebunden und ich nahm ihren ersten Geburtstag als Anlass für eine kleine interne Feier. Es machte ihr sichtlich Freude, sich vorn und hinten von mir bedienen zu lassen. Abends zündete ich eine Kerze an, stellte ihr einen Eimer billigen Fusel hin, mir selbst eine Flasche Schnaps. Und gemeinsam soffen wir eine Weile vor uns hin und ich erzählte ihr was von mir. Um unserem Fest nun einen besonderen Pfiff zu geben, legte ich eine heiße Platte auf. Und das hätte ich nicht tun sollen. Denn kaum hörte Monika die ersten Töne, plumpste sie besoffen, wie sie war, von ihrem Sessel und fing wie irrsinnig an zu toben. Unfähig, mich zu rühren, sah ich, wie sich der Balkon langsam vornüber neigte und dann mit unbeschreiblichem Getöse in die Tiefe stürzte, während Monika laut grölend mit dem Kopf nach unten in der Astgabel einer Platane schaukelte, die direkt am Hause stand. Ein Jahr ist inzwischen vergangen, seit Monika wegen Alkoholvergiftung notgeschlachtet werden musste. Ich fühle mich schuldig an ihrem Tode und habe mich jetzt fast ganz zurückgezogen. Um alles wieder gut zu machen, wollte ich mir schon ein neues Schwein anschaffen, aber der Gedanke daran hat alles Vergangene wieder in mir aufgerührt. Stattdessen habe ich mich für eine mittelschwere Frau entschieden. Der Balkon ist bereits repariert und frisches Stroh habe ich uns auch schon besorgt. Hannes Wader, eine seiner grotesken Balladen, Monika. Vier Jahrzehnte sind eine lange Zeit, erst recht im schnelllebigen Geschäft mit der populären Musik. Dass eine Popband 40 Jahre alt wird, das ist ein Ereignis. Erst recht, wenn diese Band Kraftwerk heißt und die international einflussreichste Musikformation ist, die Deutschland jemals hervorgebracht hat. Kraftwerk wären allerdings nicht Kraftwerk, würden sie das eigene Jubiläum nicht weitgehend ignorieren. Es sind keine ausufernden Tourneereisen angekündigt und auch keine luxuriösen Wiederauflagen der eigenen Hits. Melancholische Retrospektive ist der Band schon aus konzeptuellen Gründen fremd. Kraftwerk, das steht für Moderne, für Fortschritt. Das Erstaunliche bleibt, dass die Band auch nach vier Jahrzehnten noch diese Prinzipien vertreten kann. Einen exakten Gründungstag gibt es bei Kraftwerk nicht, aber so viel ist bekannt. Kraftwerk entstand im Jahr 1970 aus der eher erfolglosen Popgruppe Organisation. Die beiden Gründungsmitglieder Ralf Hütter und Florian Schneider bauten sich ihr mittlerweile legendäres Klingklangstudio auf und nahmen ihr erstes Album auf. Die Revolution sollte noch ein paar Jahre auf sich warten lassen, aber der Grundstein war gelegt. Nach ersten Experimenten mit Krautrock entdeckten Hütter und Schneider schnell die Möglichkeiten, die die neuen elektronischen Klangerzeuger boten. Ein erster Versuch mit relativ eingängiger Popmusik scheiterte. Aber dann begann eine Zeit, in der der Band kaum ein Hit gelang, aber unzählige Pioniertaten. Heute geben ganze Legionen von Musikern sie als Vorbilder und Inspiration an. 2 bis 3 musikalische Genres feiern sie als Gründerväter und David Bowie ist ihr größter Fan. In der eigenen Heimat mögen sie immer noch umstritten sein, im Ausland aber gelten sie als der zweifellos gewichtigste deutsche Beitrag zur Geschichte der Popmusik. Wie prägend dieser Beitrag der Gruppe Kraftwerk für die Popmusik ist, das kann man heute noch hören. Die mittlerweile klassischen Tracks von Kraftwerk, seien sie 28 Jahre alt, wie das Modell, oder sogar noch 7 Jahre älter wie Autobahn, klingen auch heute nicht nur zeitgemäß, sondern sogar wie aus einer fernen Zukunft in die Gegenwart strafversetzt. Mit ihren damals noch nicht im Computer erzeugten, sondern auf dem Schlagzeug eingespielten, aber dennoch maschinenhaften Rhythmen nahm Kraftwerk in den 70er Jahren eine Musikrichtung vorweg, die erst in den 90ern erfunden wurde, den Techno oder Techno. Eine erstaunliche Leistung, vor allem wenn man bedenkt, dass die damalige Rockmusik dominiert war von Langhaarigen, die sich in endlosen Solo-Improvisationen verloren und ihren Antipoden, den Punks, die jedes allzu ausgefeilte Handwerk kategorisch ablehnten. Transmission, Television. Der Rockstar Werner war natürlich zu dieser Zeit, wie hier geschildert, der sich selbst inszenierende Gitarrenmann, der auf der Bühne stand, das lange Haar im Wind der Fans zauste und wirklich Gitarrensoli ablieferte und auch tolle Songs bot, natürlich. Aber es war auch immer diese Selbstinszenierung, ein Massenpublikum vor sich zu haben und dieses Massenpublikum praktisch zu elektrisieren und zu leiten. Es war auch immer dieser Führergedanke in den Rockkonzerten dabei, eben, wie gesagt, Massen zu beeinflussen, auf Massen zu wirken. Kraftwerk hatte diese Art von Konzert immer abgelehnt. Kraftwerk schickte zum Beispiel bei Konzerten Roboter auf die Bühne, die da starr und still sich stampfend bewegten und dieses Konzept als solches nicht mitmachten. Kraftwerk waren also weder hier noch dort zu Hause, weder im Pop noch im Rock. Ihr Ansatz, die Musik von allem unnötigen Ballast zu befreien, das strukturell herauszuarbeiten und den Musiker als bloßen Fortsatz der Maschine zu begreifen, war nicht nur revolutionär, es war einzigartig. Ihre Musik klang wie Science Fiction, in ihr übernahmen die Maschinen die Macht. Das Serielle der industriellen Produktion wurde endlich in die Popkultur übersetzt. In ihrer ästhetischen Strenge sprengte die Kraftwerkmusik jede damals herrschende musikalische Konvention. Auch die Idee, dieses radikale Gesamtkonzept mit einem konsequenten visuellen Erscheinungsbild zu ergänzen, war damals eine Neuerung. Bis heute treten Kraftwerke in einer uniformierten Bühnenkleidung auf, verziehen vor Publikum keine Miene, zeigen automatengleich keinerlei Emotionen. Zu Pressekonferenzen schicken sie Pappfiguren oder selbst gebastelte Roboterattrappen, ins Fernsehen dann später ihre digitale Avatare. Für Kraftwerk gab es den Künstler nicht mehr. Sie bezeichneten sich nicht einmal als Musiker, sondern als Musikarbeiter und sie nannten sich gleich Menschmaschine. Dieses Konzept beeinflusste Generationen von Musikern. Der Synthie-Pop der 80er Jahre, Bands wie Depeche Mode oder Heaven 17, wäre nicht denkbar ohne Kraftwerk. Auch die frühen Produzenten des Hip-Hop wie Afrika Bambaataa liebten Kraftwerk und sampelten ihre futuristischen Sounds ausgiebig. Transmission, Television, Reportage sur le ton. Trotz dieser unglaublichen Reputation ist die Band um das einzige verbliebene Gründungsmitglied, den mittlerweile 63-jährigen Ralf Hütter, zu Hause bis heute vergleichsweise unbekannt, ja, sogar umstritten. Noch im Jahr 2000, als Kraftwerk von den Organisatoren der Weltausstellung engagiert wurde, den Expo-Jingle zu liefern, setzte es harsche Kritik. Nicht nur hatte die breite Öffentlichkeit Schwierigkeiten, die Computerstimme, die in verschiedenen Sprachen Expo 2000 aufsagte, als große Kunst zu identifizieren. Vor allem das Honorar von 400.000 Mark erregte die Gemüter. Sogar der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder fühlte sich bemüßigt, ein Urteil abzugeben. Ich hätte dafür nicht so viel Geld ausgegeben. Gerade er, der es von Gazprom nimmt, sollte doch ein bisschen vorsichtig sein mit seinen Äußerungen. 10 Jahre später heißt die Bundeskanzlerin Angela Merkel, Kraftwerk werden 40 Jahre alt und der Prophet erfährt im eigenen Land immer noch nicht die Wertschätzung, die er schon längst verdient hätte. Das ist dann wohl tatsächlich kein Grund zum Feiern. Übrigens, im Hintergrund läuft die Tour de France. Das ist auch eine Auftragsarbeit von Kraftwerk zur Tour de France 2003. Die hatte da Jubiläum und dazu hat Kraftwerk den damaligen Soundtrack gebastelt. Hier zu hören, Tour de France, davon gab es 3 Versionen, Version 1, Version 2, Version 3 und dann gab es die Long Distance Version. Tour de France, Kraftwerk. Jo, Kraftwerk hatten wir natürlich hier im Niemandsland, Werner. Du bist ja erst seit einem Jahr dabei, aber wir hatten Kraftwerk im Niemandsland schon vor Jahren auch als Porträt gebracht. Kraftwerkmusik war immer ein Faktor bei uns und die Hörer waren immer dankbar. Kraftwerk ist auch hier in Spanien eine Band, die einen sehr guten Klang hat. Sprechen wir ein bisschen über das, was uns noch die nächsten Tage erwartet an kulturellen Ereignissen hier in der Stadt. Den Papstbesuch kann man den eigentlich als kulturelles Ereignis einstufen? Ist das ein Staatsbesuch? Ist das jetzt ein spiritueller Führer, der hier kommt? Also was kommt dieser Mensch eigentlich? Es gibt nämlich große Zweifel an seinem Status. Man weiß nicht, als was kommt der Typ. Ich weiß nicht, ob dir darüber etwas bekannt ist, Werner. Ja, er ist ja gleichzeitig auch Staatschef, ne? Nicht eben nur das Oberhaupt dieser Sekte da, die katholische Kirche, sondern auch Staatschef vom Vatikan. Und das ist natürlich deshalb wichtig, seine Reisen muss dann nicht die katholische Kirche bezahlen, sondern das sind dann Staatsbesuche. Und dann können ganz offiziell die jeweiligen Länder und Staaten die Sache mitfinanzieren, wenn dieses Staatsoberhaupt hierher kommt. Also ich weiß jetzt nicht mehr die Zahlen, glaube ich, Katalonien 1,8 Millionen, Galizien, da wird er einen Tag vorher sein, 3,5 oder 3,4 Millionen. Dafür ist natürlich Geld da, für solche Ereignisse, sagen wir mal, kulturelles Ereignis, würde ich eigentlich nicht sagen. Also, er ist kein Popstar, als Popstar könnte man ihn auch nicht bezeichnen. Geistiger Führer kann er natürlich auch nicht so im strengen Sinne genannt werden, er ist nicht zum Beispiel wie der Dalai Lama. Geistig oder geistlich Führer schon. Geistlicher irgendwo, Führer, ja. Geistiger Führer. Wort ist ein ziemlich hässliches Wort, mindestens in Deutschland. Ja, ja. Es geht darum, dass Leute natürlich auch da sind, dass sie Stimmen erheben, wie zum Beispiel die des englischen Philosophen Anthony Greiling, der ist 61 Jahre alt. Und der hatte damals versucht, als der Papst vor ein paar Monaten in England war, den Papst für eine unerwünschte Person zu erklären und ihn auch direkt am Flughafen zu verhaften. Das war ein Anliegen des englischen Philosophen Anthony Grayling. Der meinte und? Nämlich, ich würde ihn liebend gern versuchen festzunehmen, wenn ich mich ihm ausreichend nähern könnte. Das englische Recht sieht diese Möglichkeit für den normalen Bürger vor. Mhm. Es geht nämlich darum, dass er sagt, noch hege ich eine gewisse Hoffnung, dass wir über die Gerichte zu einem Erfolg kommen. Aber ich gebe zu, es ist eher unwahrscheinlich, dass der Papst Ende der Woche vor einen britischen Haftrichter gestellt wird. Er sagt weiter, Priester haben über Jahrzehnte abertausende Kinder sexuell missbraucht, auch in diesem Land. Von England ist die Rede. Das sind schwere Verbrechen. Der Vatikan hat sie systematisch vertuscht. Er hat die Täter dem Zugriff Strafverfolgungsbehörden entzogen und sie zum Teil im vollen Bewusstsein ihrer Schuld weiter gewähren lassen. Josef Ratzinger ist nicht nur Chef dieser Organisation. Es gibt Belege, dass er in vielen Fällen in seinem früheren Amt als Chef der Glaubenskongregation an der Verschleierung von Straftaten beteiligt war. Im angelsächsischen Recht kann dies den Straftatbestand der Conspiracy, einer kriminellen Verschwörung, erfüllen. Das ist organisierte Kriminalität. Ja, klare Worte. Weiß nicht, sollen wir ihn festnehmen, wenn er kommt, weil die Frage ist ja, selbst wenn wir es schaffen, was machen wir dann mit ihm? Wohin mit ihm? In Calabozo, in Knast von den Mossos, weiß ich nicht, wer ist überhaupt zuständig? Die Guardia Urbana, die Mossos de Squadra oder die Nationalpolizei? Die werden das nicht tun, wir müssten das machen, wir selber. Aber wir haben keine Befugnisse, diesen Mann uns diesen Mann auch nur anzunehmen. Es gibt ja ein Recht auf Notwehr und dieses Recht könnten wir für uns beanspruchen, aber wenn wir ihn dann haben in unseren Klauen, was machen wir denn dann mit ihm? Hast du da? Wir können ja ihn nicht im Volksgefängnis stecken. Ne? Wir müssen uns noch was überlegen bis nächste Woche. Also ich würde ihn erst einmal zwingen, einen Bekennerbrief zu unterschreiben für seine Straftaten. Ja, also jedenfalls. Spaß beiseite. Ratzinger. Das große Lema, mit dem er hier überall empfangen wird, ist ja Yo Despero. ich warte auf dich, ich erwarte dich. Aber also ich gehöre nicht dazu, ich erwarte ihn nicht. Ich werde es nicht verhindern können, dass er hierher kommt. Aber es ist wirklich erschreckend, wie auch die politischen Parteien und die Generalität und der Staat sich da verhalten angesichts dieses Besuchs. Ne? Diese Verlautbarung vom Bürgermeister hier, von Jordi Herrero von Barcelona, ist also unglaublich. Ne? Da wird praktisch die katholische Kirche gefeiert und sich bedankt und anerkannt, ja, und das von Mitglied der sozialistischen Partei. Ne? Also wer sich ein bisschen distanziert hat, sind hier die Linke, die Grünen, die also ausdrücklich eine andere Kampagne haben, yo no te espero, ich warte nicht auf dich, aber die trotzdem auch zugestimmt haben, dass zum Beispiel nur das Rathaus 720.000 Euro bezahlt und die Deputation dann nochmal 100.000. Und dann die ERC, diese Esquerra Republicana, die ja eigentlich vom Ideologischen her auch eher gegen den Staatsbesuch sind, haben jetzt trotzdem dafür gestimmt, weil das Rathaus und die Generalitat dazu aufgerufen haben, die katalanische Flagge rauszuholen. Das findet die ERC jetzt wieder gut. Und zwar sollen sie die Flagge rausholen, um dem Papst zu zeigen, dass Katalonia nicht Spanien ist, dass da was Eigenständiges da ist. Ne? Aber diese Schwachköpfe, die verstehen natürlich überhaupt nicht, dass das ganz anders das interpretiert werden wird, so eine Begrüßung neben diesen Vatikan- Fähnchen, diesen hässlichen weiß-gelben Fahnen, gehen die dann völlig unter. Ja. Also so. Aber Werner, es liest sich doch wie eine Schildbürgergeschichte oder so eine Till Eulenspiegel-Jade, dass man diesen Erkleuten so etwas verkauft, als guck mal, ihr hängt eure Katalanfähnchen raus, ihr unterschreibt und dann ist das ja ein Protest. Wie kann man so dumm sein, beziehungsweise auch so rückgratlos, das so hinzunehmen? Aber gut. Das sind die Innereien hier der katalanischen Politik. Die haben ihr eigenes Gesetz, ihre eigenen Wirkungsgesetze. Es sind natürlich auch schon viele Busse der Linie 19, 26, 27, 43, 45, 50, 56, 63, 68 und 74 mit einem Papstposter beklebt. Bienvenido Benedicto XVI. Willkommen Benedikt 16. Da sieht man den Papst mit einem strahlenden Fuchsgesicht im blütenweißen Talar, blütenweiß als Symbol der Unschuld. Er erhebt die Hand, es ist eine Mischung aus Segen und Gruß- und Victory-Zeichen. Ich weiß nicht, das ist ganz komisch, ich weiß nicht, wie du diese Geste interpretierst. Er spreizt da drei Finger sind abgespreizt. Bei den Faschisten in Deutschland heißen die drei abgespreizten Finger Widerstand gegen die Demokratie. Gut, wir wollen das mal lobend interpretieren. Es ist einfach nur ein Gruß, ein Winke-Winke-Händchen. Er trägt eine goldene Kette, ein goldenes Kreuz und das ist finanziert von einer Sekte, die nennen sich E-Christians. Ich weiß nicht, wofür das E steht. Wahrscheinlich für elektronische Christen oder was? Oder für evangelische sicher nicht. Ne? Die finanzieren diese Kampagne und haben die ganz ordentlich geklebt. Eine andere Gruppe haben auch eine Aktion angekündigt. Sie wollen gleichzeitig auch kleben. Wir heißen ihn nicht willkommen, wie du gerade sagtest. Das heißt, der Papstbesuch hier in der Stadt ist äußerst umstritten. Fünf Wahlgängen, ein Deutscher. An der Spitze der katholischen Kirche. Außerdem finde ich es auch überhaupt nicht gerecht. Also wie wir vorher mitgekriegt haben, Konstantin Wecker, wegen ein bisschen Kokain-Schnupfen wird er verknackt zu 2,5 Jahren. Dann andere Leute, die eine viel schlimmere Droge konsumieren und brauchen jeden Tag die Droge Macht, also unsere ganzen Politiker, Unternehmer und Banker, die dieser Droge verfallen sind. Und jetzt kommt da einer aus Rom hierher und der konsumiert eine andere Droge, ja, die Religion, wie damals Marx schon gesagt hat, das Opium des Volkes, ja. Und diese Drogenabhängigen, um die kümmert sich niemand. Ja. Das ist offenbar nicht strafbar. Jo, wir müssen gleich raus aus dem Programm. Vielleicht noch eine kleine Sache. Am 5.11., vom 5.11. bis zum 12.11. gibt es die Semana de Cinema Alemán hier in Barcelona, im Cinema Aldà. Da gibt es einige Filme. Wir starten in diesem Herbst eine neue Zusammenarbeit mit dem Kino Maldà und zeigen eine Woche lang deutsche Filme aus den letzten 30 Jahren, die größtenteils niemals in die spanischen Kinos gekommen sind und höchstens vereinzelt beim Festival Alternativa der Filmreihe Cine Ambigu oder in der Filmoteca zu sehen waren. Es sind berühmte Regisseure wie Wim Wenders, Caroline Link, Andreas Dresen oder Fatih Akin darunter und andere, die hierzulande weniger bekannt sind, wie Hans-Christian Schmidt oder Christian Petzold. Zu sehen in der Woche vom 5. November bis zum 12. November im Cine Maldà in der Carrer del Pi Nummer 5 hier in Barcelona, wird organisiert. Es kostet 5 Euro Eintritt. Version ist die Originalversion mit Untertiteln auf Spanisch. Also der erste Tag dieser Woche des deutschen Films wird der nächste Freitag sein, der 5. Und aber schon, es gibt noch zwei konkrete Filme vorher. Bueno, einen reicht, wenn ich den ankündige. Am nächsten Mittwoch, am 3. November, wieder im Goethe-Institut selber, oben im 4. Stock. Diese Woche gab es Flores de Otro Mundo, also Blumen aus einer anderen Welt. Und nächste Woche, am Mittwoch, Red Colored Grey Truck, wahrscheinlich, ich glaube, ein Serbe ist das, serbischer Regisseur, aber wird sehr vielversprechend angekündigt. Eine serbisch-bosnische Liebesbeziehung und eine humoristische Truckfahrt durch die irrwitzigen Grausamkeiten des beginnenden Jugoslawienkriegs. Das am nächsten Mittwoch. Gut, wir müssen raus, wir müssen Tschüss sagen. Das war's heute im Niemandsland. Werner, wir sagen Tschüss, adios, adios. Bis nächsten Samstag. Bis nächsten Samstag. Diese Sendung wird am kommenden Freitag zwischen 16 und 18 Uhr wiederholt, hier auf 91.4 FM und ab Beginn nächster Woche auch im Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Jo, agur, ein wunderschönes Wochenende. Für alle, die rausfahren, ein wunderschönes verlängertes Wochenende. Der Montag ist hier nämlich Feiertag. Tschüss. Yeah.